Rom herrscht über Alba. Er beweinte die Tochter, verdeckten Gesichts, breitete auf ihre Wunde das Schlachtkleid, Werk ihrer Hände, blutig vom gleichen Schwert, und umarmte den Sieger. Zu den Horatiern jetzt traten die Liktoren, trennten mit Rutenbündel und Beil die Umarmung, nahmen das Beuteschwert vom Gürtel dem Sieger und dem Mörder aus der Hand das zweifach blutige eigene. Und von den Römern einer rief: Er hat gesiegt! Rom herrscht über Alba! Und von den Römern ein anderer entgegnete: Er hat seine Schwester getötet! Und die Römer riefen gegeneinander: Richtet den Mörder! Richtet den Mörder! Richtet den Mörder! Und Römer nahmen das Schwert gegen Römer im Streit, ob als Sieger geehrt werden sollte oder gerichtet werden als Mörder der Horatier. Die Liktoren trennten die Streitenden mit Rutenbündel und Beil und beriefen das Volk in die Versammlung. Und das Volk bestimmte aus seiner Mitte zwei, Recht zu sprechen über den Horatier. Und gab dem einen in die Hand den Lorbeer für den Sieger und dem anderen das Richtbeil, dem Mörder bestimmt. Und der Horatier stand zwischen Lorbeer und Beil. Aber sein Vater stellte sich zu ihm, der Erste im Verlust, und sagte: Schändliches Schauspiel, dass der Albaner selbst nicht ansähe ohne Scham. Gegen die Stadt stehen die Etrusker, und Rom zerbricht sein bestes Schwert. Um eine sorgt ihr, sorgt um Rom. Und von den Römern einer entgegnete ihm: Rom hat viele Schwerter. Kein Römer ist weniger als Rom, oder Rom ist nicht. Und von den Römern ein anderer sagte und zeigte mit Fingern die Richtung des Feinds: Zweifach mächtig ist der Etrusker, wenn entzweit ist Rom durch verschiedene Meinung in unzeitigem Gericht. Und der Erste begründete so seine Meinung: Ungesprochenes Gespräch beschwert den Schwertarm. Verhehlter Zwiespalt macht die Schlachtreihe schütter. Und die Liktoren trennten zum zweiten Mal die Umarmung der Horatier. Und die Römer bewaffneten sich, jeder mit seinem Schwert. Der den Lorbeer hielt und der das Beil hielt, jeder mit seinem Schwert. So dass die Linke jetzt den Lorbeer oder das Beil hielt und das Schwert die Rechte. Die Liktoren selbst legten aus der Hand einen Blick lang die Insignien ihres Amts und steckten in den Gürtel jeder sein Schwert und nahmen in die Hand wieder Rutenbündel und Beil. Und der Horatier bückte sich nach seinem Schwert, dem blutigen, das im Staub lag. Aber die Liktoren verwehrten es ihm mit Rutenbündel und Beil. Und der Vater des Horatiers nahm sein Schwert auch und ging aufzuheben mit der Linken das blutige des Siegers, der ein Mörder war. Und die Liktoren verwehrten es ihm auch. Und die Wachen wurden verstärkt an den vier Toren. Und das Gericht wurde fortgesetzt in Erwartung des Feinds. Und der Lorbeerträger sagte: Sein Verdienst löscht seine Schuld. Und der Beilträger sagte: Seine Schuld löscht sein Verdienst. Und der Lorbeerträger fragte: Soll der Sieger gerichtet werden? Und der Beilträger fragte: Soll der Mörder geehrt werden? Und der Lorbeerträger sagte: Wenn der Mörder gerichtet wird, wird der Sieger gerichtet. Und der Beilträger sagte: Wenn der Sieger geehrt wird, wird der Mörder geehrt. Und das Volk blickte auf den unteilbaren einen Täter der verschiedenen Taten und schwieg.